zu kriegen. Hast vieles verloren, was du in deinem Leben geliebt. Doch irgendwann beginnt der Zweifel über alles zu siegen. Und du siehst den letzten Funken Hoffnung, wie er davon fliegt. Irgendwann geboren, irgendwann wirst du sterben. An diesem Tag wird sich die Straße umwärmen. Oder du fragst einsam und ignorierst. Denn ein verschissenes Leben hat dir eh keinen interessiert. Geboren auf der Straße, um alles zu erleben, was man im normalen Leben niemals erlebt. Gelebt nur in der Gosse am Rande der Gesellschaft vor den dunklen Tagen. Ein rauer Befehl, verurteilt und geschädigt, das Produkt ist nur eures, was aus eurem Klassiker übrig blieb. Doch wir werden damit leben, wir werden damit sterben, denn schon immer war's der Stolz, der uns weiter vorantreibt. Sterben, denn schon immer war's der Stolz, der weiter vorantreibt.